weil Angst hat unheimlich viele Gesichter. Ich war ja vorhin vorne hier an der Wand und habe mir einfach mal so ein paar Ängste irgendwie jetzt runtergeholt. Also Angst vor Dunkelheit, Tod, Angst vor der Zukunft, Angst, Höhenangst, Zahnarzt, also Angst vorm Zahnarzt, ne, ist was ganz anderes, aber ich kann es gut verstehen. Angst, ohne Vision dazustehen, beschäftigungslos zu sein, also irgendwie, dass man einfach keinen Drive mehr hat, keine Perspektive oder so. Haben wir nochmal den Zahnarzt. Meine Ängste, in der Partnerschaft verletzt zu werden oder lange allein zu bleiben oder keine Kinder zu bekommen. Ganz viel war dort gestanden, Angst vor Prüfungen, Angst vor Einsamkeit und Angst vor Betrug. Also man merkt, Angst hat unheimlich viele Gesichter. Und du hast dich jetzt vielleicht auch gefragt, vor was hast du Angst? Und ich habe so festgestellt, ich glaube, manche haben echt irgendwo ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, zu überlegen, vor was habe ich Angst? Und als ich dann heute Mittag auch den Haie nochmal gesprochen habe, habe ich gesagt, du, eigentlich habe ich vor gar nichts Angst. Zur Prüfung und so, das ist nicht seins. Aber sind wir sehr schnell drauf gekommen, dass es dort auch ein paar Bereiche gibt, wo man irgendwie also Angst hat. Das hat mit dem zu tun, weil wir sind alle bemüht, zunächst mal keine Angst zu haben. Weil Angst macht unsicher, nimmt uns irgendwie die Luft zum Leben, nimmt uns den Raum, Angst engt uns ein. Angst, sagt man auch, macht dumm, macht krank, macht Sorge, lässt den Puls rasen, blockiert und hemmt. Und weil wir das alle überhaupt nicht mögen, oder mag das jemand? Mal keiner dumm sein oder so, ne? Oder eingeengt oder was weiß ich, schlaflos oder so, ne? Weil wir das alle nicht mögen, sind wir ganz arg bemüht darum, eben die Angst irgendwie zu verdrängen, wegzuschieben oder so, ne? Wir kennen alle das Gefühl und wir wissen, das ist eigentlich nicht gut. Und wenn das irgendwie hochkommt, dann haben wir so ganz bestimmte Methode, die irgendwie gleich so unter den Tisch zu bügeln oder irgendwie unter den Teppich zu kehren oder so. Deswegen ist es ganz normal, wenn man sich überlegt, vor was habe ich denn eigentlich Angst? Erstmal, vor was habe ich denn eigentlich Angst? Mir geht's gerade gut, die Sonne scheint und geht's zum Impulse-Gottesdienst und irgendwie fängt mich da vor der Tür jemand ab und fragt, vor was, dass ich Angst habe. Eigentlich ist es verständlich, dass man zunächst mal sagt, ich habe keine Angst. Ne? Weil wir unsere Angst eigentlich nicht so richtig wahrnehmen wollen, weil es unangenehm ist. Weil es einfach keinen Spaß macht, irgendwie Angst zu haben. Aber die Angst gehört auch zum Leben. Ja? Also es ist ja nicht so, dass man sagt, naja, Angst ist nur schlecht, sondern Angst hat auch sein Gutes. Also wenn man überlegt, wie man Auto fahren würde ohne Angst, wenn wir fahren wieder blöde oder so, gell? Und in jeder Kurve rausfliegen. Man wird furchtbar unvorsichtig sein. Man wird nie zum Zahnarzt gehen, ja, weil man eigentlich keine Angst hat, dass einem die Zähne wegfaulen. Man wird sich vielleicht auch nie untersuchen lassen, keine Vorsorge machen. Man wird keine Versicherung abschließen, also das Versicherungsgeschäft würde völlig alarmen. Und also all die Dinge sind eigentlich notwendig, damit unser Leben gelingt, um einfach eine gewisse Vorsicht auch zu haben. Deswegen ist Angst einerseits gut und andererseits aber furchtbar. Und ich habe gedacht, naja gut, was soll ich denn jetzt machen heute Abend zu diesem Thema Angst, um das ein bisschen deutlich werden zu lassen. Ich habe gedacht, ich erzähle einfach mal von mir. Vorhin ist mir das ganz anders geworden, als wir hinten noch gebetet haben. Da hieß es dann, dass auch das Wort Gottes heute Abend so richtig zur Geltung kommt. Und ich wünsche mir das ganz arg. Aber jetzt machen wir erstmal einen kleinen Umweg. Ich muss leider von mir erzählen, um das vielleicht ein bisschen deutlich zu machen, wo du vielleicht auch deine Ängste hast, ja. Du wirst sehen, ist vorhin schon ein bisschen angeklungen. Wir sehen jetzt einfach so ein paar Bereiche, wo wir entdecken können, aha, das ist vielleicht auch bei mir so oder da habe ich vielleicht auch meine Ängste. Und deswegen müssen wir jetzt so einen kleinen Umweg machen. Ich nehme mich als Beispiel, ohne jetzt mich da irgendwie riesig thematisieren zu wollen, obwohl das ein bisschen auch zu meiner Angst passt, das werden wir jetzt gleich sehen. Markus blendet es jetzt ein, weil jeder von uns hat so gewisse Charaktereinteile als in seinem Leben. Jeder von uns ist irgendwie ein bisschen anders gestrickt und wir sind alle unterschiedlich. Und jeder von uns hat dann auch unterschiedliche Angstanteile. Wenn man die Anteile so in groben Richtungen irgendwie ja verdeutlicht und versucht zu definieren, dann steht da einerseits eben dieser, das kann ich aber schlecht lesen hier, dieser Eigenständige, Der steht oben und dann dieser Nähe-Typ, der steht dann entgegengesetzt unten. Ja, es ist so eine Spannung drin, ne? Und auf der linken Seite ist dann der Freiheitsliebende und auf der rechten Seite dann der Beständige. Und bei mir ist es so, also ich habe mal da so versucht, eine Auswertung zu machen. Das kann man jetzt in unterschiedlicher Art und Weise machen. Kommt immer irgendwo das Ähnliche raus oder so, ja? Und bei mir war es so, dass ich also auf der einen Seite eine hohe Freiheitsanteile habe. Also ich lebe gern Freiheit. Jetzt kommt da eine Linie. Und dann auch eine hohe Eigenständigkeit auch hab, ne? Also ich will hier irgendwie auch gerne also eigenständig sein, ne? Und dann habe ich etwas weniger Nähanteile und die Beständigkeitsanteile sind dann noch ein bisschen weniger. Und dann ergibt sich da so ein Feld und dieses Feld macht deutlich so, wo so mein Lebensstil und mein Lebensmuster liegt, wie ich irgendwie auch so Stück weit gestrickt bin. Jetzt habe ich gedacht, jetzt sage ich euch mal zu diesen einzelnen Bereichen ein bisschen was, dass man es eher versteht. Also der Freiheitsliebende, der ist bei mir irgendwie, ich glaube, relativ, also dominant, weil er nicht so ein richtiges Gegenüber hat. Also ich lebe gerne Freiheit. Und Freiheit zu leben heißt einfach, also weite Räume zu haben. Also als wir zu Hause dann auch unsere Wohnung eingerichtet haben, ich will es irgendwie groß haben. Und ich von einem Freund habe ich den Satz, große Gedanken brauchen weite Räume. Ja, also ich finde es irgendwie genial. Das gefällt mir, ne? Und so ein Freiheitsliebender, der hat weite Räume, der ist kreativ, der ist auch impulsiv. Und Großzügigkeit gehört irgendwie auch dazu, also dass man irgendwie, also nicht kleckern, sondern klotzen, ja, so, das liebe ich auch, ne? Und Lust haben auf Spontanes, ja, also nicht irgendwie alles vorgeschrieben zu haben in alle Richtungen, alles ist festgelegt oder so, das ganze Leben ist festgelegt, das mag ich eigentlich nicht so, sondern so mehr Lust auf Spontanes und Lust auch Grenzen zu überschreiten, kann man auch sagen, gib mir eine Grenze und ich überschreite sie, ja, also da bin ich, also ist auch ständig so beim Fahren auf der Straße, also ich habe mich lange gewundert, warum, dass ich das einfach nicht hinkriege, ja, aber ich bin immer eigentlich ein bisschen drüber, nie eigentlich drunter. Also so, wenn man mich lässt, ja, wenn einer irgendwie da öde vor mir hertrottelt oder so, ne, dann bin ich da also gerne auf Lot unterwegs. Aber zu diesem Freiheitsliebenden, ja, das was ich gerne irgendwie erlebe, da gehört auch eine ganze Packung Angst dazu. Ne, das hat nämlich seine Gegenseite. Ich habe nämlich Angst vor zu viel Vorgaben. Also Vorgaben möchte ich nicht, weil ich bin Freiheitsliebend. Ja, ich habe Angst vor Einengung. Ich habe Angst einfach vor Dingen, die mir irgendwie den Hals zuschnüren, wenn es zu kleinkariert ist, ja, oder wenn man irgendwie zu stark irgendwie gegängelt wird, das gefällt mir nicht, ja. Ich habe gelernt, mit viel Freiheit durchs Leben zu gehen, weil Freiheit gibt mir irgendwie immer auch so die Möglichkeit, was also aus nichts was zu machen, ja. Ist mir lieber, aus nichts was zu machen, wie unter 1000 Vorgaben irgend so einen blöden Anbauplan irgendwas zu bauen oder so. Das ist für mich lieber kreativ sein, ja. Das ganz anders zu machen, so auf meine Art und Weise. Weil da drin habe ich Begabungen entwickelt, aber auf der anderen Seite habe ich halt furchtbar Angst, wenn ich irgendwie halt was machen muss, was also total irgendwie auch korrekt sein muss, also vor Korrektheit, also das ist irgendwie, das war noch nie so mein Ding, ja, also alles ganz genau richtig zu machen. Also wenn ich jetzt hier auch einen Satz sagen müsste, ja, dann hätte ich da wirklich Schwierigkeiten, ich würde mich da bestimmt auch verhaspeln, ich kann hier auch nicht ablesen oder so, das kriege ich nicht hin, sondern ich muss es immer versuchen, durch mich durchzulassen und selber zu gestalten, ja. Die Freiheit möchte ich einfach nehmen, weil ich Angst habe vor dem, dass man irgendwie mich zu sehr festlegt, ja. Also ich habe eigentlich Angst vor allem, was meine Freiheit einschränkt. Habe ich Angst davor. Alles, was mich irgendwie einengt, was mich festlegt, wo ich irgendwie beschlagnahmt werde, wo über mich bestimmt wird und wo mir irgendwie auch so die Dinge, ja, also wo ich keinen Spielraum habe, davor habe ich Angst. Vielleicht kann das eine oder andere hier nachvollziehen und weiß auch, ne, was für, also wenn man so bei den Ängsten findet, man immer so schnell seinen Typen, ne, weiß man also, wenn man vor solchen Sachen Angst hat, wenn man alles richtig schreiben muss, also, ist furchtbar. Ich habe mich immer gewundert, warum, dass ich eigentlich jetzt nicht gerade so der Held bin in Rechtschreibung. Ich weiß es seit ein paar paar Monaten. Ich weiß es wirklich, weil ich habe mich da wirklich neu entdeckt darin. Ne? Da haben aber Leute im Team, ne, die kennen das wunderbar. Und da bin ich ganz froh drum. Ja, und der zweite Anteil, eigenständig, also der Eigenständige, ist mehr der Unabhängige, der Autarke. Da habe ich auch noch Anteile. Der will sich nämlich überhaupt nicht helfen lassen, der macht lieber alles selber. Ja, und findet es irgendwie komisch, wenn andere ihm helfen müssen, weil da kommt ja schon einer nahe an ihn heran. Das riecht ja schon nach Team. Ja, und das ist ein bisschen schwierig. Ja. Es wird ein bisschen, mein Team wird jetzt einfach mal weghören. Und ich sehe sie nicht, aber ich höre es, Tanja. Okay, und der Eigenständige ist auch immer ein bisschen distanziert, ja. Also, das ist so ein Verantwortungstyp oder so, der muss manchmal einfach seine Wege allein gehen, ja. Der findet auch seinen Weg allein. Der ist nämlich irgendwie, also so, selber groß, ne. Und wenn alle links gehen, dann geht der Eigenständige halt auch mal rechts. Warum nicht? Ne? Und bei mir ist es doppelt so, weil ich eigenständig bin und noch Freiheit liebe, also dann kann ich ja nicht links gehen, bitte. Ne? Also das wäre eigentlich Verrat an mir selber. Die Eigenständigen sind dann so ein bisschen auch die Freiheitsliebenden, die Einzelgänger und eigentlich so mit Team nicht ganz so behaftet, aber da komme ich noch dazu. Weil dann merkt man auch, also als Mensch, der irgendwie auch so Eigenständigkeitsanteile hat, bin ich auch ein bisschen ängstlich gegenüber, also zu starker Vereinnahmung, ja, zu stark kontrolliert zu werden. Ich habe eigentlich, also weil ich als Eigenständiger auch was Besonderes sein will, ja, habe ich auch Angst, irgendwie nicht gesehen zu werden, nicht aufzufallen. Das ist leider so. Ich habe Angst vor Gleichmacherei. Ich habe immer Angst, da unterzugehen oder irgendwo auch nicht anzukommen oder so. Das ist meine Angst. Ja? Als Eigenständiger ist es irgendwie, also da willst du halt deinen Weg gehen und so, ne? Und willst deine Sache machen. Und meine Angst ist dann halt einfach auch heftig in dem Bereich, wo mir auch zu viel Nähe entgegenkommt. Also wenn mich jemand klammert und irgendwie so bindet, ja, hui. Also da habe ich dann schon Mühe damit. Ne? Okay, soweit mal. Und der Nähetyp, ja, den habe ich aber auch noch ein bisschen. Und jetzt heißt es spannt schon ein bisschen. Ja? Also es spannt von oben nach unten. Weil einerseits lebe ich Eigenständigkeit und andererseits doch dann auch Nähe. Deswegen darf ich auch irgendwie im Team dabei sein. Ja? Und ich kann da auch ein bisschen leben in diesem Team. Und ich finde es auch ganz toll, weil ich, das ist ja auch richtig zugeschneit. Das ist mir erst jetzt deutlich geworden. Ne? Wir treffen uns einmal in der Woche, zum Glück nicht mehr. Nee, versteht ihr? Wir treffen uns, ja, und wir haben da irgendwie ein Team miteinander. Das ist ganz toll und danach sehne ich mich auch. Und das finde ich richtig genial, ne? Aber so Lebensgemeinschaft auf immer, hoi, das wäre mir einfach zu eng. Da hätte ich irgendwie auch Angst davor. Aber als Nähetyp möchte ich auch ein Stück weit Nähe haben. Und Nähetypen sind die, die sehr gefühlsstark sind, die emotional sind, die sehr sensibel sind, die hören das Gras wachsen, verstehe ich beim anderen, ja. Die spüren jede Gemütsregung, jedes Lüftchen, ja. Die haben auch dann so auch die Neigung, auch ein bisschen manchmal down zu sein und so, gell, also die spüren alles, ja, die sind zum Teil himmelhoch jauchzen und gleich wieder down und manchmal noch ein bisschen mehr down, weil sie getröstet werden möchten und wundgestreichelt werden möchten und so, ne. Also, das ist doch wunderbar, ich habe eine Frau, die möchte gestreichelt werden, ja, das mache ich gern, ja. Nähetypen können richtig gut miteinander Gemeinschaft leben. Also wer Gemeinschaft leben möchte, der muss sich einfach Nähetypen angeln und dann geht es so richtig gut, ja. Weil da ist das Gefühl richtig stark, das kann man so richtig erleben, also durchatmen und das ist genial. Aber auch bei den Nähetypen gibt es Ängste. Und zwar wollen die Nähetypen dann auf der anderen Seite wieder nicht so viel Verantwortung wahrnehmen, so was die Eigenständigen wahrnehmen. Die haben vor allem immer Angst vor Verlust, also jemanden zu verlieren. Freunde zu verlieren, allein dazustehen, verlassen zu werden, also überhaupt nicht, also integriert zu werden, draußen zu stehen, aus dem Rahmen zu fallen. Menschen, die Nähe leben, viele Näheanteile haben, und da gehöre ja auch ich ein Stück weit dazu, jetzt nicht mehr so stark wie bei dem anderen, Also ich habe da auch Angst, dass ich hier zum Impulse komme und keiner hilft irgendwie aufbauen oder so, ja. Und ich muss es alleine machen. Das kennen ein paar Leute von uns hier, ne? Dass ich da immer irgendwie ein bisschen hibbelig werde. Andere sagen ja wieder, ja, komm mal auf, das hat doch schon immer geklappt. Aber trotzdem, das ist so ein bisschen meine Angst, die ich auch habe. Und ich habe auch Angst, alles alleine entscheiden zu müssen. Also einerseits will ich die Eigenständigkeit leben, aber auf der anderen Seite habe ich das auch gern, wenn jemand mit mir geht und mit mir auch Entscheidungen trifft. Ne? Das ist so, tut so richtig gut. Der Eigenständige will sich eigentlich nicht in die Suppe spucken lassen, ja. Also er hasst jeder, der sich irgendwie einmischt oder so. Der braucht eigentlich sein eigenes Ding, ne. Aber der Nähetyp liebt es, wenn man sagt, meinst du, das ist richtig so? Meinst du, ist gut? Meinst du, was soll das machen? Mach mit oder so. Geh mit aufs Klo und so weiter und so fort. Und dann geht man auch zusammen aufs Klo, ne. Ja. Und dann gibt's noch den Beständigen. Da habe ich jetzt dann die wenigsten Anteile davon. Deswegen ist mir da auch gleich ein bisschen fremd. Der Beständige ist korrekt, der ist total verlässlich, der ist vor allem auch treu und der weist Kontinuität auf. Ne? Also das ist so das, was den Beständigen, der kann wegen einem Cent kann er in die Bank gehen und mit denen streiten. Ja? Das ist der Beständige, der ist also 1000%ig. Ne? Also wenn er irgendwas braucht oder so, wenn er Abrechnungen machen müsst oder irgendwas mit Zahlen habt oder so, ne, dann braucht er Menschen, die dann sehr, also die Beständigkeitsanteile haben. Ne, da haben wir auch also Team, Leute, ne, die können das dann aber auf den Pfennig, auf den Cent ausrechnen und das stimmt dann auch. Da brauche ich gar nicht mehr hingucken. Bei mir wird es in 100 Jahren stimmen. Irgendwo habe ich bestimmt wieder ein Komma vergessen, eine Null oder irgendeine Zahl oder sonst irgendwas. Ne. Aber bei Menschen, die so richtig beständig sind, die haben diese Gabe und das bewundere ich auch, das irgendwie auch richtig zu machen. Die machen auch keine Fehler. Also so eine Rechtschreibung oder so. Ne? Die Beständigen, die sind da irgendwie, also zumindest im Durchschnitt, bei weitem besser wie ich. Ne? Ja, und der Beständige hat natürlich Angst vor allem Neuen. Also ist auch sehr traditionell. Er will immer das Gleiche. Er ist das gewohnt, Gewohnheitsmensch eigentlich. Ja. Und wenn irgendwas neu wird, dann kriegt er Angst. Ja. Oder wenn es Chaos, also ich habe da ein paar Sachen da noch rausgenommen. Sieht man das ein bisschen? Also vor allem, was neu ist oder so, kriegt er Angst. Also wenn irgendwas auf ihn zukommt, habe ich das irgendwie? Nee, hab's doch nicht, ja. Da ist das, also vor Chaos, wenn eben das unorganisiert ist, ja, dann, also liebe Leute oder so, ne, dann schläft man tagelang nicht oder so, ne, dann ist das also der Spontane kann da ganz gut mit leben, ja, also da kann die Welt zusammenbrechen oder so, schläft er noch gut, ja, da kann noch keiner wissen, wie irgendwas funktioniert, ist gar kein Problem, weil er braucht es ja, ja, er trifft die Situation an vor Ort und merkt, aha, jetzt muss ich handeln, ja, und jetzt kann ich handeln, jetzt habe ich auch Freiheit, spontan zu sein, ne. Hat mich mal einer gefragt, hör mal zu, du, ich habe die Eigenart, immer zu spät zu kommen, ja, habe ich gesagt, ja, also die Stärke liegt ziemlich dicht neben der Schwäche, ne. Habe gesagt, wo ist denn da meine Stärke? Habe ich gesagt, ja, jetzt überleg doch mal, was machst du denn, wenn du zu spät kommst? Habe gesagt, ja, dann bin ich halt ganz spontan. Habe ich gesagt, ja gut, jetzt haben wir schon deine Stärke, ja. Also der Spontane, ja, der kann aus nichts etwas machen und ist dann freiheitsliebend, ja, kann seine Freiheit ausleben. Aber der Beständige, ja, der kriegt dabei die Krise. Also wenn die zwei zusammenarbeiten müssen, wird es immer spannend. Okay, also, um das jetzt abzuschließen, ich habe jetzt hier, das habe ich doch hier, also schlechte Noten habe ich hier nochmal gefunden. Schlechte Noten, wer sieht schlechte Noten? Derjenige, der beständig ist und der korrekt ist, ne, der sieht die schlechte Noten. Ja, der hat also eine wahnsinnige Angst vor schlechte, vor Fehler zu machen oder so, ja. Hier habe ich noch einen Zettel, da steht Englisch drauf, ne. Also, müssen wir jetzt überlegen, wo das vielleicht zuzuordnen ist, diese Angst, ja. Englisch, würde ich sagen, Angst vielleicht auch vor Neuem oder so, keine Ahnung. Werden wir nachher noch dazu kommen. Zu viel Stress habe ich auch hier, ne. Also derjenige, der hier, also im Gegenteil von der Eigenständige, der braucht Stress und schläft da gar nicht warm. Ne? Aber derjenige, der keinen Stress braucht, ist derjenige, der Nähe hat oder so. Dem wird immer gleich alles zu viel. Ne? Da gibt's Stress, ne? Oder Angst vor Prüfungen. Ich habe ein Stück weit Angst zu versagen oder so. Ich weiß es nicht, wo wir das jetzt so richtig einordnen können. Wahrscheinlich auch wieder mehr der Beständige. Lassen wir das mal. Ich habe mir überlegt, wie ich das jetzt zusammenfassen kann. Ich habe gemerkt, ich bin in bestimmten Bereichen ein Angsttyp. Und ich setze auch meine Angst ein, um bestimmte Sachen auch in meinem Leben durchzusetzen. Also es ist so, dass das, was wir jetzt so irgendwie auch so ein bisschen erarbeitet haben, das ist ja nicht dir irgendwie in die Wiege gelegt. Das hast du eigentlich nicht geerbt. Das hast du nicht in deinen Genen, sondern das ist zum großen Teil eigentlich die Prägung deines Lebens. Das hast du erfahren, du hast erlebt, dass mit Freiheit oder mit Beständigkeit, alles richtig zu machen, viel Anerkennung kriegst, zum Beispiel. Ne? Oder dass man im Team irgendwie nie allein gelassen wird. Ne? Und dann entwickelt sich sowas. Ja? Also ist schon so, dass wir das nicht irgendwie, auch zum Glück muss ich sagen, so einfach so mitbekommen haben, sondern das ist uns irgendwie auch so, das haben wir eintrainiert. Da haben wir vielleicht ein paar Vorbilder gehabt, durch unsere Eltern, durch unsere Geschwister. Ja, da kann man mal hingucken und dann sieht man, dass da irgendwie vielleicht auch so eine Linie durchgeht. Aber es liegt nicht in den Genen. Zum großen Teil nicht in den Genen. Und jetzt merkt man auch, dass manche Angst auch notwendig ist, um das zu leben, was man auch leben möchte. Ja? Also ich habe das für mich so formuliert. Ich wehre durch meine Angst alles ab, was mir zu viel Korrektheit und Disziplin abverlangt. Ich wehre durch meine Angst ab, was mich in zu große Verpflichtungen und Bindungen bringt. Also wehre ich mich, ja, Angst ist für mich im Grunde genommen, und für dich dann auch, vielleicht im anderen Bereich, ein Durchsetzungsmuster, ja. Du benutzt deine Angst, um eine bestimmte Art und Weise zu leben, ist dir vielleicht gar nicht bewusst, aber es ist so. Und deswegen wehre ich mich auch, mit meiner Angst zu viel Nähe zu leben, weil das ist mir unbekannt, da bin ich nicht vertraut drin, ja. Ich will mehr Freiheit leben und deswegen wehre ich mit meiner Angst ab. Also eigentlich habe ich Angst vor Nähe, aber ich setze mich eigentlich auch unbewusst ein, um das zu arg zu leben. Und auf der anderen Seite ist es halt bei mir so, dass ich mich auch ein bisschen wehre gegen zu große Einsamkeit, weil ich möchte auch noch ein bisschen Nähe leben, das sieht man ja hier. Und ich habe mir jetzt gedacht, dass ich das nochmal so sage. Ich glaube, das ist ein bisschen ein steiler Satz, aber ich denke, es ist richtig so, dass hinter jeder Angst eine Lüge steckt. Ich will ein Beispiel machen, wo das vielleicht ein bisschen deutlich wird. Muss ich nochmal ausholen, muss nochmal von mir reden, aber dann höre ich auf. Also das war so eine Schwarzfahrt bei mir. Das ist jetzt ungefähr, ich glaube, 10-12 Jahre her. Nee, ein bisschen länger. Und ich war da schon im CVDM angestellt und ich war da unterwegs mit dem Auto abends, wollte nach Hause und ich war zufällig da mit meinem Privatauto unterwegs, habe da früher so ein Mitsubishi gehabt, ne? Und der war immer so langsam und dann, naja, ich will da schnell fahren. Und dann habe ich damals mein Privatauto genommen, ja, und bin da nach Hause gefahren und wollte relativ schnell nach Hause gehen. Und ich habe damals noch in Nöttingen gewohnt, jetzt weiß ja jeder, wenn man in Nöttingen wohnt, dann muss man irgendwo in Langensteinbach von der Autobahn runter und das ist ja alles immer so um 1000 Kurven rum. Ich war noch neu hier und habe gedacht, naja gut, dann fahre ich einfach da oben am Parkplatz raus. Ne, oberhalb von Nöttingen, zwischen Nöttingen und Darmsbach ist da oben ein Parkplatz, fahre ich raus, dann fahre ich so die schwarze Abfahrt da runter oder so. Ne. Also gib mir eine Grenze und ich überschreite sie, das habe ich da voll gelebt, habe ich gedacht, warum soll ich das einfach nicht machen? Ja. Wird einfach mal ausprobiert. Habe ich gemacht, bin da runtergefahren, es war schon dunkel und Parkplatz nochmal rumgeschaut, losgefahren und dann nochmal in den Rückspiegel geschaut. Und als ich in den Rückspiegel geschaut habe, habe ich zwei Lichter gesehen, die hinter mir herfahren. Das gibt's doch nicht hier. Ich habe mich doch nochmal da war doch niemand. Kann nicht wahr sein, gell? Angst gekriegt, aufs Gas getreten, schneller gefahren, ne? Habe ich gedacht, nix wie weg, ja? Unten irgendwo in Nöttingen in die Seitenstraße rein, ne? Wenn es die Grünen sind oder so. Vielleicht komme ich noch davon, ja? Hab richtig Panik gekriegt, ne? Ich habe was Verbotenes gemacht, ne? Keine Wunder, also keiner will ja Strafe irgendwie so her mit mir, ne? Sondern will ja jeder irgendwie vermeiden und aus Angst vor dem, dass ich jetzt da irgendwie zur Rechenschaft gezogen werde, habe ich halt aufs Gas gedrückt. Na, und dann bin ich schneller gefahren, habe nochmal in den Rückspiegel geschaut. Ach du Scheiße, die kommen immer näher. Ja, habe ich noch mehr aufs Gas gedrückt, ja. Noch schneller gefahren. Ich wusste, da unten gibt's da so eine Kurve, ja, da geht's dann auch noch mal ziemlich steil den Buckel runter, ja, dass man dann auf diese, ich weiß nicht, wie die heißt, Damsbacher Straße kommt, die Straße, wo man von Damsbach nach Nöttingen fährt, ne? Die Einheimischen kennen die bestimmt. Ja, und da kommt die Kurve und als ich sie gesehen habe, war es eigentlich auch schon zu spät, ja. Ich bin zwar voll in die Eisen gestiegen, aber quer durch die Wiese, über die Büsche gesegelt, ja. Die waren damals noch nicht ganz so hoch wie heute. Ich habe mir es eigentlich heute nochmal angucken wollen, bin immer dazu gekommen. Und ich bin dann unten auf dem Gehweg gelandet, ja. Also so richtig, da ging es echt, also es ist schon einiges, wo ich da durch die Büsche gesegelt bin. Ja, mich so richtig getragen. Bin ich da unten gelandet, hatte den halben Wald unter mir, das Auto war kaputt. Und ich hatte den richtigen Schock, direkt neben der Laterne bin ich gelandet. Aber jetzt kommt die ganz bittere Erfahrung. Ich denke, wo ich mich so ein bisschen erholt habe und ein bisschen sondiert habe, denke ich, wo sind denn jetzt eigentlich diejenigen, die mich verfolgt haben? Wisst ihr, was es war? Ich konnte es nicht glauben. Aus lauter Angst, dass mich jemand verfolgt, habe ich die Lichter der Autos auf der Autobahn gesehen. Deswegen waren die so schnell hinter mir her. Wisst ihr, wie bitter das für mich war? Das waren über 5000 D-Mark damals, wo das Auto kaputt war. Aus Angst. Holt mich gleich jemand ein und stellt mich zur Strafe. Ich meine, dass man, wenn man was Verbotenes tut, schon Angst hat, das ist ja normal. Ne? Aber das, was ich da gehabt habe und zu was mich das dann auch veranlasst hat, also das war ja wirklich also übertrieben. Und so ist es. Die Angst, wenn man etwas Verbotenes tut, ist in Ordnung. Aber dass sie dann in mir eine Panik und eine Einbildung erzeugt, ja, also eine übergroße Phobie oder so, ja, so dass ich aufs Gas tritt und was ganz Verrücktes tue, ja. Also, das ist schon bitter. Und ich musste das wirklich bitter bezahlen. Die Angst hat mich in dem Moment bestimmt. Ich war nicht mehr Herr meiner selber. Versteht ihr? Die hat mich in Beschlag genommen. Und so ist es auch im Leben. Alle Ängste, die wir haben, sind manchmal so heftig in uns, dass sie uns in Beschlag nehmen und uns dann ganz Verrücktes denken, glauben und tun lassen. So dass wir aus lauter Angst entweder gar nichts tun oder das Verkehrte tun. Oder mit allem, was wir haben, uns vor bestimmten Dingen einfach auch wegwenden, also sie auf die Seite schieben und sagen, das darf nicht sein. Weil die Angst, hinter jeder Angst steckt eine Lüge. Genauso wie da dahinter eine Lüge gesteckt habt, ist auch hinter der Angst, die du in deinem Leben spürst, eine Lüge. Es hat einen zweifachen Grund, weil das, was ich hier aufgezeichnet habe vorhin, ja, das bin zwar ich so mit meinen Ängsten und mit meinen Eigenschaften, aber das ist nur das, wo ich das im Moment in mir erlebe und in mir erfahre. Ich kann nämlich, wenn mir das bewusst wird und wenn ich das dann auch ein Stück weit auch annehme und trainiere und umdenke, kann ich viel breiter leben, versteht ihr? Ich kann viel mehr Nähe leben, obwohl dass ich Angst davor habe. Ich kann das aber. Das stimmt gar nicht. Das ist für mich irgendwie so eine Gewöhnung gewesen, dass ich immer gedacht habe, mit Eigenständigkeit kommt man am besten durchs Leben. Aber eigentlich sehne ich mich auch nach Nähe, habe Angst davor. Und jetzt sage ich zu dir, du kannst auch diese Nähe leben. Du kannst sie mehr leben. Zumindest musst du nicht so leben, dass du eine Phobie hast davor, wenn dich jemand mal umarmt und denkst, du musst gleich hier ausreißen. Verstehst du, was ich meine? Und genauso auch, wenn du beständig bist, ja, und hast Angst vor dem Chaos, du kannst viel mehr Freiheit leben, als du dir vielleicht eingestehst. Du hast immer trainiert, irgendwie das Richtige, das Korrekte und Normale zu tun, ja. Aber du kannst viel mehr Freiheit leben. Du hast eine viel zu große Angst vor der Freiheit, weil die ist viel schöner, als du glaubst. Und eigentlich weißt du es auch. Wisst ihr, warum? Weil wenn man jetzt mal anschaut, wie sich Paare finden, also wie man so seinen Partner raussucht, da kannst du darauf gehen, 80% von den Paaren, die es gibt, suchen sich immer genau das Gegenteil von dem, was sie sind, weil sie eine innerliche Sehnsucht haben, sich zu ergänzen. Man kann es auch negativ sagen, das Defizit zu heiraten. Ja? Ja, ist so. Verstehst? Hinter jeder Angst steckt eine Lüge. Du Du hast eine Sehnsucht, wenn du beständig bist, mehr Freiheit zu leben. Und wenn ich freiheitsliebend bin, ich habe eigentlich eine Sehnsucht und ich entdecke das auch in mir. Ich mache hier schon die Arbeit eine ganze Zeit lang. Ich habe Beständigkeitsanteile und ich lebe das auch gerne. Ich lebe auch gerne beständige Beziehungen. Versteht ihr? Aber trotzdem habe ich manchmal Angst davor. Aber ich will die Angst nicht so groß werden lassen in meinem Leben, dass sie mich bestimmt. Und jetzt gehen wir weiter mit anderen Ängsten. Es gibt nämlich auch noch die Höhenangst zum Beispiel. Ist auch eine Lüge. Ich habe das nie geglaubt, aber es ist so. Ich habe mit vielen Leuten zu tun gehabt, wenn ich da im Klettern war oder sonst irgendwo. Und die hatten Höhenangst. Höhenangst ist etwas, was ich mir antrainiert habe. Ich meine, dass man bei der Höhe immer Angst hat, das ist normal. Das ist auch gut so. Sonst fällt man ja überall runter. Aber dass man so eine panische Angst davor bekommt. Ja, ich hatte mal einen dabei mit der Gondel, also einer großen Kabinengondel. Sind wir allein gefahren, über jeden Masten, wo wir gefahren sind. Da ist für ihn fast die Welt zusammengebrochen. Ja, und manche haben auch Angst, was weiß ich, im Flugzeug zu fliegen oder mit so vielen Menschen zusammen zu sein. Das sind alles Dinge, die können uns zur panischen Angst verleiten. Und die Angst ist in der Regel immer viel größer, als du wirklich Angst haben musst. Du musst nicht so viel Angst haben. Deswegen steckt hinter jeder Angst eine Lüge. Und der zweite Grund, warum hinter jeder Angst eine Lüge steckt, ist, weil Jesus gesagt hat, in der Welt habt ihr Angst, aber ich habe die Welt überwunden. Und das ist mir wichtig für heute Abend, neben dem, dass wir das vielleicht auch ein bisschen entdeckt haben, wo wir so unsere speziellen Ängste haben. Vielleicht hat sich der eine oder andere irgendwie auch orten können, ja? Ist mir wichtig, dass wir das sehen lernen, ja? Dass Jesus mit dieser Angst auch fertig geworden ist, ja? Diese Angst darf dein Leben, dein Handeln, vor allem deine Entscheidungen und dein Glauben nicht bestimmen. Die Angst darf nicht größer werden, wie der Glaube, der in dir steckt. Sie darf dir deine Gesundheit, dein Selbstbewusstsein und deine Sicherheit nicht nehmen. Das will Gott nicht, dass die Angst dir deine Sicherheit nimmt. Und wenn ich hier lese, Prüfungen und Zukunftsangst, Entscheidungen treffen, Führerscheinprüfung, ich habe Angst, Ablehnung vor Einengung, Englisch hatten wir ja schon, zu viel Stress, ja, schlechte Noten, dann sind es auch alle Ängste, alles Ängste, die irgendwas mit Sicherheit zu tun haben. Angst vor der Prüfung durchzufallen und dann hat man nichts mehr. Man irgendwie muss man nochmal von vorne anfangen. Versteht ihr? Und Jesus hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst, aber ich habe die Welt überwunden und deswegen bin ich, und jetzt kommt's, mächtiger als alle Ängste, die es auf dieser Welt gibt. Sie darf keine Macht in deinem Leben haben. Jesus ist mächtiger. Es ist ja immer so, wenn man Angst bekommt, dann erlebt man das als etwas ganz Mächtiges. Furchtbar ist das, ja. Und man weiß gar nicht, wie man die Kuh jetzt vom Eis kriegt. Ja. Aber das ist eigentlich nicht so. Weil Jesus gesagt, ich bin mächtiger als deine Angst. Und wenn du dich mir anvertraust, wenn du mit mir durchs Leben gehst, dann musst du nicht mehr so viel Angst haben. Er hat nicht gesagt, dass er die Angst aus deinem Leben kickt. Wir werden immer auch mit Angst zu tun haben. Aber die Angst wird dich nicht bestimmen, nicht dein Handeln, nicht dein Leben, nicht deine Entscheidungen und nicht deinen Glauben. Sondern Jesus will deinen Glauben bestimmen. Also er will mit dir sein. Er will, dass du selber Entscheidungen triffst. Und nicht dich von deinen negativen Gefühlen, von deinen Phobien, von deinen schlechten Erfahrungen dich leiten lässt. Ich sag's nochmal, dein Glaube an Jesus Christus soll lauter schreien als die Angst in dir. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Dein Glaube an Jesus Christus soll lauter schreien als jede Angst, die in dir steckt. Du darfst gegen deine Angst handeln. Du musst dich nicht von deiner Angst bestimmen lassen. Weil Jesus gesagt hat, ich bin mit dir. Also kann man sich das denn vorstellen, dass jemand Mächtigeres an seiner Seite hat, wie derjenige, der die ganze Welt überwunden hat, dem alle Macht gegeben ist? Und wenn Jesus sagt, er ist mit dir, dann ist er mit dir in diesen Prüfungen, ob es um den Führerschein geht oder ob es um die Schule geht. Dann ist er mit dir in den Beziehungen, wo es gerade spannt. Dann ist er mit dir in den Auseinandersetzungen, die dir schwerfallen, sie anzugehen. Dann ist er mit dir in der Krankheit, die dich befällt. Und dann geht er mit dir ins Krankenhaus. Und ganz oft ist dort auch tot gestanden. Er geht auch mit dir in den Tod. Du musst keine Angst mehr haben. Zumindest nicht eine solche Angst, die dich verzweifeln lässt. Du darfst gegen dich gegen deine Angst entscheiden. Wenn die in dir hochkommt, kannst du sagen, okay, mir geht's nicht gut, aber ich lasse mich trotzdem nicht abbringen von dem, was Jesus möchte, dass ich für ihn tue, auch wenn ich Angst habe. Ich möchte Jesus mehr gehorchen wie der Angst, die in mir ist. Und du wirst sehen, diese Angst wirst auch du überwinden. Du wirst auch in deiner Angst nicht mehr verzweifeln, weil Jesus in allem Zweifel dich tragen will. Du wirst auch in deiner Angst nicht mehr irgendwie diese Lebensenge spüren, weil Jesus gesagt hat, er will dich auf weiten Raum stellen. Und das will er dann auch tun. Die Angst soll ab heute in deinem Lebensraum dich nicht mehr einengen. Du kannst die Angst in Schranken weisen, das kannst du tatsächlich, aber du musst dich dafür entscheiden zu sagen, ich lass mich nicht von meiner Angst leiten. Jesus ist mächtiger in mir. Du darfst dich gegen deine Angst entscheiden und das tun, was Gott von dir möchte. Stell dir mal vor, du nimmst diesen Satz ernst. Wir haben ja immer Angst, Jesus nimmt uns irgendwas weg. Wir denken immer, der will was anderes als das, was ich will. Sei es in Beziehungen, sei es in der Berufswahl, sei es, wie ich mein Leben gestalte, wie ich überhaupt lebe. Aber es sind auch solche Ängste, hinter der stecken eine Lüge. Jesus will das Beste für dich. Das Allerbeste. Und vor allem will er dir nichts nehmen, sondern will dir viel mehr geben. Er will dich überreich beschenken. Aber wir haben Angst. Angst, die Nähe zu Jesus könnte uns etwas nehmen. Angst, die Hingabe zu Jesus könnte uns irgendwie so hilflos ausliefern. Aber Jesus will dich überhäufen mit Geschenken. Und deswegen darfst du dich gegen deine Angst entscheiden und darfst dich hinwenden zu Jesus und sagen, ja Herr, füll du mein Leben, ich will mich dir ganz hingeben. Und du wirst sehen, wie die Angst in deinem Leben weicht. Sie wird da sein. Aber sie will dich nicht mehr so zum Blödsinn verleiden, wie ich ihn gemacht habe mit dem Auto. Und sie wird dein Handeln nicht mehr bestimmen. Ich möchte eine kleine Geschichte noch erzählen, wie das war bei David, wo das deutlich wird, dass Gott nichts nehmen, sondern überreich beschenken möchte, auch gerade in Situationen der Angst. David war mit so ungefähr 600 Leuten, man kann auch sagen Outlaws, also so irgendwelche Leute, die so im ganzen Land ein bisschen verrufen waren, war er ja lange Jahre unterwegs. Man schätzt so ungefähr 10 Jahre, wo er da in der Wüste gelebt hat. Und er hat sich auch zum Schluss dann auch in Ziklag niedergelassen. Und da war er mit seinen Leuten immer wieder unterwegs auf Streifzügen. Ne? Frauen und Kinder blieben dann eben in dieser Stadt zurück. Und er war halt unterwegs. Und als sie dann so zurückgekommen sind, haben sie eine furchtbare Feststellung gemacht. Sie haben entdeckt, dass ganz Ziklag eben überfallen wurde. Alles war niedergebrannt. Alles, was da war, was ihr Besitz war, was sie hatten, war weg. Ihre Kinder waren weg, ihre Frauen waren weg, ihr Vieh war weg, das, was sie zum Leben hatten, war weg. Es war alles weg oder verbrannt, es war nichts mehr da. Und als das die Leute gesehen haben von David, da kriegten die natürlich eine riesige Wut. Ja. Das kann ich euch ja vorstellen, ja. Und es braucht ja dann irgendwo ein Ventil, wo es raus kann. Also irgendwo muss man ja vor lauter Wut, dass man so vor dem Nichts steht, irgendwo draufschlagen können. Und man muss nicht lang nachdenken, auf wen man dann draufschlägt, wenn man irgendwie vor so einer Situation steht, auf den, der die Verantwortung trägt. Und es hat David gespürt, sie wollten ihn steinigen. Glaubt ihr, dass David in dieser Situation Angst hatte? Er hatte Angst um seine Frauen, Angst um seine Kinder und er hatte Angst um sich selbst, dass sie ihn jetzt gleich steinigen und er hatte Angst, dass alles vergeblich war. Es war schon eine blöde Situation, in der er da hineingekommen ist. Wir wollen das kurz lesen, was er dann machte. In 1. Samuel 30, Vers 6 bis 8 steht es. Und David geriet in große Bedrängnis, weil die Leute ihn steinigen wollten. Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert ein jeder wegen seiner Söhne und Töchter. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Also er hat sich hingewandt an Gott. In dieser verflixt, verzwickten Situation hat er sich ganz Gott hingegeben. Aber jetzt geht's weiter. Und er sprach zu dem Priester Abiatar, dem Sohn Ahimelechs, bringe mir den Ephod her. Und als Abiatar den Ephod zu David gebracht hatte, befragte David den Herrn und sprach, soll ich dieser Schar nachjagen? Das waren die Amalekiter, glaube ich. Und werde ich sie einholen? Und man wusste, sie waren schon 3 Tagesreisen weiter. Und dann sprach Gott, jage ihnen nach und du wirst sie einholen und die Gefangenen befreien. Und dann ist er ihnen nachgejagt, hat sie überwunden und sie bekamen alles zurück. Es fehlte nichts, im Gegenteil. Die ganzen Schätze, die dieses Amalekiter-Volk gesammelt hatten, die hatten die plötzlich dann auch noch, die Leute von David. Die hatten so viel, dass sie gar nichts damit anzufangen wussten. Die hatten in ihrer ganzen Region diese Schätze verteilt. Alle sollten Anteil haben von dem Sieg, den David mit seinen paar hundert Leuten über die Amalekiter hatte. Aber was hat David jetzt getan? Als er Angst hatte, er stärkte sich im Herrn. Das ist doch mal ein super Ausdruck. Er stärkte sich im Herrn. Er hat sich einfach dem hingegeben, hat gewusst, jetzt muss ich mich mit allem, was ich habe, Gott ausliefern. Auch wenn mir das furchtbar viel Angst macht. Man hat ja immer gerne die Dinge selber im Griff, ja. Er hat sich ganz Gott hingegeben. Und dann nicht nur das, sondern er hat ihn gefragt, was er denn machen soll. Was denn das Richtige in dieser Situation wäre. Da hatten die bestimmt außenrum 1000 Vorschläge. Aber David wollte auch hören, was Gott zu sagen hat. Und wollte das ganz genau befolgen. Und ich glaube, wenn wir wirklich fragen, dann wird Gott antworten. In unterschiedlichster Weise. Er hat es immer getan. Warum soll er das bei dir nicht tun? Und dann hat er beherztes getan, was ihm aufgetragen wurde. Auch wenn es aussichtslos erscheint. Weil er sich ganz hingegeben hat, sich ganz diesem Gott anvertraut hat. Deswegen hat er erleben können, dass die Angst ihn nicht bestimmt hat in dieser Situation. Vielleicht wäre mancher davon gerannt oder hätte irgendwie die Todesklage angefangen zu singen oder keine Ahnung was gemacht, ja. Aber diese Angst hat ihn dann nicht bestimmt, sondern er hat sich hingewendet an den Herrn und hat das getan, was er von ihm verlangt hat. Und wenn er was anderes von ihm verlangt hätte, hätte er auch was anderes getan. Er hat sich nicht von der Angst bestimmen lassen, die plötzlich um ihn war. Von dieser komischen Situation, die von allen Seiten ihn bedrängte. Und es ist so bei Gott. Gott fordert uns immer zu Aufgaben heraus, die dir und mir Angst machen. Die sind meistens immer, wir denken immer, das ist zu groß für mich, das schaffe ich nicht, das kriege ich nicht hin. Aber ich sage dir mal was, ohne Angst gibt es keinen Wachstum im Glauben. Wir sind in allem, was wir durch ihn tun und mit ihm tun, immer herausgefordert, uns ihm ganz auszuliefern, ihm ganz hinzugeben. Wir müssen uns ihm irgendwie anvertrauen. Und es fällt uns vor allem dann schwer, wenn wir die Sachen nicht mehr im Griff haben. Wenn wir uns ihm anvertrauen müssen, wenn wir auf ihn angewiesen sind. Aber wenn du deine Angst überwinden willst, dann musst du anfangen, diese Sicherheiten, die du im Leben hast, einfach auch loszulassen und dich ihm hinzugeben. Und du wirst erfahren, dass diese Angst dich nicht mehr bestimmt. Die Angst führt dich immer in die Sicherheit, immer alles im Griff zu haben, immer alles irgendwie kontrollieren zu können, immer irgendwie deine Räume zu finden, wo du dein Stil leben kannst und wo dir keiner was sagen kann. Dazu treibt dich immer die Angst und das treibt dich in unheimliche Dinge hinein, ja, dass du aus Freiheit heraus ganz großen Blödsinn machst oder dass du aus Eigenständigkeit heraus dich selber autark machst und dich absicherst mit allem, was du hast. Aber Gott möchte, dass wir uns ihm hingeben, dass wir uns ihm ausliefern, weil er gesagt hat, ich habe die Welt überwunden. Und in der Hingabe zu Jesus ist dir alles möglich. Die Hingabe an Jesus wird dich beflügeln und das aus dir machen, was Gott eigentlich in dich hineingelegt hat, weil die Bremsen der Angst endlich weg sind, ja, weil da Freilauf ist und weil du dich nicht mehr durch diese Angst, dich hinzugeben, irgendwie bestimmen lässt, sondern weil du einfach sagst, ja Herr, ich will tun, was du von mir willst, auch wenn ich mir irgendwie Also wenn es vielleicht nicht ganz so meinem Charaktertyp entspricht. Aber eins sei dir gesagt, Gott beruft und beauftragt nie, ohne auch zu begaben und zu fördern und zu bestärken, so dass es dir gelingt. Deswegen können wir diese Ängste auf die Seite schieben. Und du wirst zu einer Persönlichkeit heranreifen, die wie David jahrelang vielleicht irgendwie umherzieht, ja, und vielleicht auch manches aushalten muss an Kämpfen, aber die reift in dieser Situation. Der ist 10 Jahre durch die Gegend gezogen und hat immer strategisch irgendwie kämpfen und sich verhalten müssen, was weiß ich was, hat für alles Vorsorge treffen müssen. Wisst ihr, warum das sein Königreich hinterher so groß geworden ist? Weil er eine 10 Jahre lange gute Schulung hatte. Und das will Gott aus dir machen, wenn du dich ihm hingibst. Ich glaube das wirklich, er will Großes aus dir machen. Und wir leben alle mit diesen Bremsen, die uns ständig vor dem abhalten, was Gott eigentlich möchte, dass wir es tun. Das gilt für mich und für euch. Aber das ist die Angst, die da im Hintergrund steckt, die dir ins Ohr hinein lügt. Das kannst du nicht machen. Kannst deine Sicherheit nicht aufgeben. Ist furchtbar, ne? Wer weiß, wo du dabei rauskommst. Wir werden gewinnen dadurch, so wie der David. Und du wirst erleben, dass du so wie der David die Ängste überwinden kannst. Und er hat mit Bären und mit Löwen und manchem Goliath auch gekämpft. Das wirst du auch tun können. Das wird er dir zumuten. Du wirst es tun können, wenn du dich ihm hingibst und ihm auslieferst. Und nicht ständig deine eigenen Sicherheiten pflegst. Du wirst erleben, wie du zu Dingen fähig bist, die er dir zutraut und die du dir vielleicht niemals zugetraut hättest, aus lauter Angst vielleicht einen Fehler zu machen. Aber Gott will das aus dir machen. Er will nicht irgendwie so ein bisschen Christ sein mit dir leben, sondern er will, dass du dich mit Haut und Haaren ihm hingibst, dass er dich ganz formen und gestalten kann und dass du das auch erleben kannst in deinem Leben, dass du mit Jesus die Welt überwindest. Dass du dann den Mund aufmachen kannst, auch wenn dir vielleicht ein bisschen unwohl dabei ist. Ja? Wenn es gefragt ist, nicht vor lauter Angst den Mund zulässt. Dass du dann Verantwortung übernehmen kannst, wo es darum geht, auch wirklich Verantwortung zu übernehmen und nicht aus lauter Angst sagst, es ist mir so eine Nummer zu groß. Du wirst erleben, wie die Zusagen Gottes für dich in Erfüllung gehen. Wie du da irgendwie glücklich drin wirst. Und wie du den Segen Gottes in deinem Leben erfahren wirst. Du wirst es erleben. Willst du das erleben? Willst du diese Angst in den Hintergrund stellen und mit Jesus zusammen diese Welt überwinden, ja? Die immer irgendwo mit Angst agiert. Man sagt ja immer, Geld regiert die Welt. Das stimmt gar nicht. Angst regiert die Welt. Guck doch mal, was in der Welt alles läuft. Durch die Angst. Weil lauter Angst lernst du furchtbar auf deine Prüfungen durchzufallen, ne? Vor lauter Angst musst du irgendwie einen Job bekommen, weil du Angst hast, sonst hinterher kein Geld zu verdienen. Vor lauter Angst werden eben Völker diskriminiert und andere wieder in Schach gehalten. Angst regiert die Welt, das Geld ist bloß ein Mittel dazu. Und hinter dieser Angst steckt eine Lüge, weil Jesus sagt, ich bin mächtiger wie diese Angst. Ich regiere die Welt, nicht die Angst. Entscheide dich heute zu sagen, diese Angst soll mein Handeln, mein Denken und mein Leben nicht mehr bestimmen, sondern Jesus Christus und der Glaube an ihn. Und du wirst erfahren, die Angst ist immer noch da, aber sie wird dein Leben nicht mehr in Beschlag nehmen. Amen.